Zählen Sie an einem beliebigen Tag, an dem Sie außer Haus unterwegs sind, einmal alle Botschaften, die Sie erreichen, egal ob Werbung, Bekanntmachungen oder Nachrichten. Teilen Sie sie dann spontan in die Kategorien wahr und unwahr ein. Machen Sie sich diesen Vorgang, der normalerweise unbewusst abläuft, einmal ganz bewusst. Sie werden vermutlich zu mindestens zwei Erkenntnissen gelangen: dass Sie den ganzen Tag über zigfach angelogen werden und dass es sehr anstrengend ist, Lüge von Wahrheit zu unterscheiden. Manche der verlogenen Narrative sind so omnipräsent, so erfolgreich und werden so selten entlarvt, dass wir sie mehr oder weniger bewusst in unseren Sprachgebrauch aufgenommen haben. Exklusivität ist ein Beispiel, dem wir in unzähligen Variationen immer wieder kurz begegnen, etwa wenn eine Werbemail ein exklusives Angebot nur für Sie verspricht, wir aber natürlich wissen, dass dieselbe Mail an Millionen Empfänger ging. Der Kapitalismus im 21. Jahrhundert produziert so ständig eine Wechselwirkung aus narzisstischer Stimulation und narzisstischer Kränkung. Er schafft die Ansprüche erst, die er zu erfüllen vorgibt, indem er uns erzählt, wir seien alle werte Kundinnen, zumindest wert genug, um exklusive Angebote zu bekommen, und im selben Moment enttäuscht er die geweckten Begehrlichkeiten, weil er diese individualistischen Ansprüche gar nicht bedienen kann, ja niemals auch nur versucht hat, sie zu bedienen. Auch wenn wir uns längst an eine Welt voller Werbung und Konsum gewöhnt haben und kaum jemand solchen Botschaften noch Glauben schenkt, kombiniert mit dem Authentizitätsanspruch an uns selbst, ergibt sich eine unendliche Quelle an Enttäuschungen und Erschöpfungen. Diese Verwerfungen gehen natürlich tiefer als jede Reklame. Wo früher ein großer Mythos, Religionen, Ideologien, Familiengeschichten ein Leben lang hielt, erlebt der durchschnittliche Mensch heute unzählige Entzauberungszyklen, bevor er überhaupt erwachsen ist. Was Max Weber noch als einmalige Entzauberung der Welt im Zusammenhang von Säkularisierung und Rationalisierung ansah, ist längst zur Grundeinstellung geworden. Alle Metanarrative, wie sie der französische Philosoph Jean-François Lyotard nennt, gelten als gescheitert. In unserer Lebenszeit wird die große Fortschrittserzählung, wonach alles immer besser wird, das dominierende Narrativ weiter Teile des 20. Jahrhunderts endgültig erledigt werden, ebenso das neoliberale Narrativ vom Wachstum, das angeblich allen zugutekommt. Gier ist gut, sagte Michael Douglas alias Börsenmakler Gordon Gekko noch in Wall Street 1985. Gier ist richtig, Gier funktioniert. Wenn die Reichen nur genug Geld machen, so hieß es lange, sickert ihr Reichtum langsam aber sicher zu den Armen durch. Heute wissen wir, dass diese Geschichte vom Trickle-Down-Effekt eine Lüge ist und in Wirklichkeit für immer mehr Menschen immer weniger Sicherheit und damit auch weniger Glück bedeutet. Derweil nimmt die Entfremdung zu, wie sie die Anthropologin Anna Lovenhaupt-Zing in ihrem Essay »Der Pilz am Ende der Welt« von 2015 wie folgt definiert.